Wir reden und reden, zumeist ohne Inhalt. Wir sammeln Momente, von denen keiner mehr bleibt. Wir fühlen im Inneren nur noch gähnende Leere. Haben alles gesehen, sind längst schon kalt wie Stein. Wir tauschen Menschen aus, wie früher Sammelkarten. Nichts lohnt mehr zu bleiben, worauf denn noch warten? Sind wir wirklich so inflationär? Die Welt ist mir zu laut geworden, zu schnell zieht sie an mir vorbei. Warum seht ihr nicht hin, warum fühlt ihr nichts mehr? Wir werden nur immer lauter, ach, wie ich die Stille vermisse.